seit Jahren. Noch die Felder blühen und das Flüsse fließen und die Wälder grün. Das aus unserer Liebe ein Mensch entsteht, der durch seine Tage unseren Namen trägt. Dass man unsere Ängste nur noch aus Büchern liest, dafür will ich leben.